3D 1 Berlin. Der US-amerikanische Autohersteller Kessler hat mit seiner neuen Fabrik in Brandenburg auch in diesem Jahr wieder Rekordgewinne gemacht. Wie der Aufsichtsrat bekannt gab, sei der Umsatz um 7% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Erfolg des Unternehmens, so die Unternehmenssprecherin Claire Ignatieff, komme auch dem Land Brandenburg zugute. So habe man im letzten Jahr weitere 350 Arbeitsplätze geschaffen. Der Gewerkschaftssprecher Florian Sintenis hingegen kritisierte die Unternehmenspolitik. Die meisten Arbeitsplätze seien zwar besetzt worden, aber die Gehälter ließen noch zu wünschen übrig. 2. Jakarta. Die Fußballweltmeisterschaft in Indonesiens Hauptstadt ist am Sonntag mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Im Finale triumphierte Monaco über den Gegner Argentinien. Nach einem nervenaufreibenden Spiel gelang Stürmer Mario Fratinelli in der 89. Minute der Entscheidungstreffer zum 2:1, der das kleine Land an die Spitze der Fußballwelt katapultierte. Es sei nicht nur ein verdienter Sieg gewesen, so FIFA-Präsident Yuki Takahashi, es sei auch das erste Mal in der Geschichte der WM, dass ein Land bei seiner ersten Teilnahme einen derartigen Erfolg erziele.